Deutschlandfunk Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist heute Günther Jansen. In diesen Soundcheck-Sendungen gibt es ja immer eine gemeinsame Klammer, die alle Musikstücke zusammenhält. Das kann über Personen gehen, bestimmte Produzenten, Komponisten, Gruppen oder ein bestimmter Zeitraum oder Musiker aus bestimmten Städten oder mit bestimmten Instrumenten. Alles Mögliche hatten wir schon. Heute liegt die Gemeinsamkeit im Tempolimit, so das Thema dieser 2 Stunden. Junge Bands entdecken die Langsamkeit.